Deshalb haben Sie mich auch von München hierher nach Berlin kommen lassen, um beim Wunschkonzert mitmachen zu können. Nämlich, da müssen doch wir Bayern auch dabei sein. Eigentlich sollten ja die Wunschkonzerte bei uns in München stattfinden. Ja, ja, weil wir doch die Stadt der Kunst sind. Aber dann haben die Berliner gejammert, um Gottes Willen. Alles kriegen die Münchner, alles. Und wir armen Berliner mit unserer Bescheidenheit, wir kriegen gar nichts. Na, dann haben wir nachgegeben, haben wir gesagt, gut, kriegen die Berliner die Wunschkonzerte und wir kriegen dafür mehr Butter. Den ist, wenn man psoffen nach Hause kommt. Nicht schön ist, wenn die Frau drüber recht brummt. Schön ist zu singen, so ein saublödes Couplet. Schön ist der Herr Miran, das wissen wir eh. Schöner als alles und mehr noch dazu. Gemma. Apollo.